Abschnitt 5. Was möchte ich Ihnen mit diesen Beispielen aufzeigen? Zum einen, dass Nadelstichverletzungen nicht nur beim ärztlichen oder pflegerischen Personal vorkommen, sondern bei allen, die mit kontaminierten Gegenständen in Kontakt kommen können. Wir hatten im letzten Jahr 35 gemeldete Nadelstichverletzungen. Sollte es stimmen, dass nur 10% aller Unfälle gemeldet werden, hätten wir in Wirklichkeit 350 Fälle gehabt. Dass die mutmaßliche Dunkelziffer so hoch ist, mag daran liegen, dass die Verletzung, wie im zweiten Fall geschildert, unterschätzt oder bagatellisiert wird. Das höre ich immer wieder. Die Wunde war ja so winzig und es hat wirklich nicht viel geblutet. Oder ich höre Erklärungen wie: Wir hatten so viel auf der Station zu tun, da wäre meine Kollegin ganz alleine gewesen. Oder da zieht man sich zwei frische Handschuhe über und macht natürlich die OP noch zu Ende. In der Patientenakte stand auch nichts von Hepatitis oder HIV. Leider kann ich Ihnen keine harten Fakten liefern, wie viele Stich-, Schnitt- oder Kratzverletzungen, Schürfungen oder Spritzer von infektiösem Material auftreten. Es wäre wünschenswert, wenn man diese Unfälle entsprechend kodieren könnte, damit die Zahlen etwas verlässlicher würden. So, Sie haben noch eine Frage?